Oh mein Gott. Steh uns bei. Steh uns bei. Steh uns bei. Steh uns bei. Wir haben es hier mit dem schlimmsten Amoklauf zu tun, den es jemals gegeben hat. Den sehen Sie diese Bilder noch einmal. Mittlerweile werden von über 300 Toten ausgegangen. Wir haben es hier mit dem schlimmsten Amoklauf zu tun, den es jemals gegeben hat. Thank you.